Aus Anlass des Tages der Sonne fanden in Spanien und Benin die Seminare über die Werke der herausragenden Persönlichkeiten Koreas und in Sri Lanka, Schweden, Frankreich, Serbien und Ägypten die Seminare über ihre Verdienste. Auf den Seminaren, an denen die Persönlichkeiten der Parteien und Organisationen und die Massen der betreffenden Länder teilnahmen, hoben die Redner hervor, dass Präsident Kim Il-sung, hervorragender Staatsführer und gütiger Vater des Volkes, ein in der Menschheitsgeschichte beispielloser großer Mann gewesen sei, der dank seiner genialen ideologisch-theoretischen Tätigkeit, klugen Führung und edlen Tugend von allen Menschen unermesslich verehrt worden sei.